Andacht vom 21.09.2021. Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Die Weisheit Gottes. Ich werde heute etwas teilen aus 1. Korinther 2. Paulus offenbart hier tiefe Geheimnisse, die unser Leben komplett verändern können. In diesem Kapitel fand ich übrigens auch einen der tiefsten Blicke ins Herz Gottes. Ich lese heute nur aus der Passion-Übersetzung. Normalerweise lese ich die New King James-Übersetzung, aber momentan nutze ich gern auch die Passion-Version. Vers 1. Als ich zu euch kam, wusste ich nichts außer dem Kreuz Christi. Die Passion-Übersetzung macht das lebendiger. Sie sagt, ich war nur mit einem Thema beschäftigt. Christus, der am Kreuz gestorben war. Schaut, wie die Kirche heute mit so vielen Dingen beschäftigt ist, beinahe so sehr, dass sie Jesus Christus vergisst. Viele Christen leben nicht im Sieg und erleben nicht die Fülle Gottes, weil sie sich nur auf Jesus, der auf der Erde wandelte, konzentrieren. Wandelte Jesus auf der Erde? Ja. Hat er gezeigt, wie man leben soll? Sicher. Hat er wichtige Sachen gesagt? Ja, klar. Manches ist gar nicht für uns bestimmt, anderes ist für uns wichtig. Das Problem, das viele haben, ist, dass sie in ihrer Beschäftigung mit dem, was Jesus sagte und tat, den Jesus ignorieren, der am Kreuz gestorben ist. Ich werde nie sagen, dass es nicht wichtig war, dass Jesus auf der Erde wandelte, was er sagte oder tat. Das Einzige, was ich sage, ist, manches hat für uns keine Bedeutung. Schaut ins Alte Testament, Gott sagte vieles. Und es ist uns klar, dass uns vieles davon nichts angeht. Zum Beispiel, dass ein Mann, der am Sabbat Holz sammelt, gesteinigt wird. Vieles hat für uns keine Bedeutung mehr. Ich verrate euch ein Prinzip, was Jesus angeht. Was alles veränderte, war das Kreuz. Von Beginn der Welt an verhielt sich Gott den Menschen gegenüber auf eine andere Weise als jetzt. Der alte Bund gründet auf dem Gesetz. Dann sagt Jesus in Johannes, das Gesetz galt bis zu Johannes dem Täufer. Mit dem Kommen Jesu änderte sich also alles. Jesus zeigte, dass sich alles ändern würde. Es gab eine Zwischenzeit zwischen Johannes dem Täufer und dem Kreuz. Endlich gab es wieder Hoffnung. Endlich zeigte Jesus einen Gott, der nicht weit weg war. Endlich zeigte Jesus den Menschen, wie gut Gott ist. Die Zeit um Jesus war sehr wichtig. Aber wenn wir unseren Blick nur auf diese Zeit richten, übersehen wir, wozu Jesus wirklich kam. Jesus sagte, wenn ihr mir glaubt, werdet ihr größere Dinge tun als ich. Wie hätte Jesus das sagen können, wenn er immer noch da wäre? Er ging zum Vater. Er hat also immer gesagt, nach der Kreuzigung wird nochmal eine neue Zeitspanne kommen. Es ist seltsam, wie viele Menschen sich nur auf die Zeit konzentrieren, Entschuldigung, wo Jesus auf der Erde wandelte. Diese Menschen werden nie tun können, was Jesus tat. Denn das war ja erst möglich, nachdem Jesus weg war, beim Vater. Ich liebe es, die Evangelien zu lesen, besonders Johannes. Jeder Christ sollte täglich die Evangelien lesen, wie Jesus lebte, die Güte Gottes zeigte, für die Menschen da war. Aber wir dürfen nicht darin stecken bleiben. Wir leben auf einem höheren Level. Jesus sagte, tut anderen, was ihr wollt, dass sie euch tun. Nach dem Kreuz war alles anders. Ich sage euch jetzt etwas, was ihr vielleicht noch nie gehört habt. In Matthäus 22 sagt Jesus: Liebt eure Mitmenschen, wie ihr euch selbst liebt. Paulus sagt im Galaterbrief: Liebt einander so, wie Christus euch liebt. Das ist mehr. Da gehört auch Vergebung dazu. Jesus hat am Kreuz alles geändert. Wenn wir das verstehen, werden wir verstehen, dass Jesus und das Kreuz zusammengehören. In 1. Korinther 2 schreibt Paulus: Ich wusste nichts außer dem Kreuz. Was würde geschehen, wenn uns nur ein Thema beschäftigte? Wenn es nur noch der neue Bund wäre? Paulus fährt fort in Vers 6. Die Worte, die wir sprechen, erzeugen einen Widerhall der Offenbarung in jenen, die verstehen, wie vollkommen erlöst sie in Christus sind. Diese Weisheit übersteigt jedes weltliche Wissen. Und plötzlich wird das, was einst weise und wie guter Rat erschien, nutzlose Information. Paulus bezieht sich auf menschliches Wissen. Er kam nie, um menschliches Wissen zu verkünden. Es gibt eine Weisheit, die ich nicht mit allen teilen kann, nur mit geistlich reifen Menschen. Wow! Wenn ihr nicht geistlich reif seid, könnt ihr manches nicht verstehen. Paulus sprach zu den Hebräern und den Korinthern als zu geistlich reifen Menschen. Wer sind geistlich reife Menschen? Das sind Menschen, so sagt es der Hebräerbrief, die in ihrem Handeln beweisen, dass sie umsetzen, was sie verstanden haben. In Korinther ist es noch deutlicher. Es geht um Fleischlichkeit. Eins, was Paulus sagt, was wirklich fleischlich sein zeigt, ist, wenn man nicht auf Jesus schaut, sondern auf Menschen. Geht es um Menschen oder um Jesus? Wer ist Paulus? Wer ist Kephas? Wer ist Apollon? Wer ist Reinhard? Wenn Reinhard seine Hände auf mich legte, würde sich mein Leben verändern. Wenn ich mit Reinhard Kontakt hätte und so weiter. Ihr beweist, dass ihr geistliche Babys seid. In 1. Korinther 3,5 sagt Paulus klar: Alle, die gerufen sind, das sind die Apostel, wir sind nur Diener, wir müssen Christus treu sein. Wenn mein Kanal dich berührt und Christus dich frei macht, ist das wunderbar. Wenn du denkst, du brauchst mich und meinen Kanal, um dein Leben zu verändern, denkst du falsch. Begreift, dass niemand euch retten kann. Kein Kanal kann euch retten. Eine geistlich reife Person wird aus fleischlichen Quellen keinen Rat erwarten. Geistliche Reife hat übrigens nichts mit der Dauer des Christseins zu tun. Es gibt auch Menschen, die 30 Jahre lang Christen sind und dennoch geistlich unreif sind. Zurück zu Vers 6. Wenn wir eine Weisheit haben, von der wir sprechen, ist es nötig, dass ihr geistlich reif seid. Wenn ihr geistlich immer reifer werdet, indem ihr Jesus zum Herrn eures Lebens macht, werdet ihr auch immer mehr Weisheit haben. Es handelt sich nicht um die Weisheit der Welt oder irgendwelcher Fürsten. All das wird vergehen. Diese Pandemie zum Beispiel, wie viele Menschen haben all ihre Hoffnung auf die Regierungen und die Wissenschaft gesetzt? Dann haben sie ihren Glauben in weltliche, irdische Weisheit gesetzt. In den Kirchen wird weltliche Weisheit verkündet. Es ist egal, worauf du deine Hoffnung gesetzt hast. Höre ganz schnell auf damit. Die Welt wird immer dunkler und es ist ernst. Die geistliche Weisheit ist Jesus Christus, der Gekreuzigte, was er für uns tat, wie er uns liebt. Die Regierung wird verschwinden, irdische Weisheit wird vergehen. Verlass dich nicht darauf. Vers 7. Wir sprechen Worte der Weisheit, die für unendliche Zeiten als Geheimnis verborgen waren, Ein Geheimnis, das Gottes Masterplan entfaltet und zugleich den Menschen in seine Herrlichkeit hinein erlöst. Unsere Verherrlichung war immer Gottes Ziel, schon vor Beginn der Zeit. Warum sagt Paulus, dass seine Leidenschaft Jesus ist, der gekreuzigte Christus? Das ist die Weisheit Gottes. Sie war vor Erschaffung der Erde schon da, aber verborgen. Deshalb findest du sie nicht im Alten Testament, solange du es auf natürliche Weise liest. Du wirst das Herz Gottes nie finden, wenn du es nicht im Licht des neuen Bundes liest. Es ist wie mit einem Schatz. Man tut viel dafür, um ihn zu bekommen. Das wahre Herz Gottes ist verborgen. Danach muss man graben. Man muss das Kreuz Christi, die Versöhnung, den neuen Bund verstehen. Jedes Kapitel, das du im Alten Testament liest, wenn du es nicht im Blick auf den verborgenen Schatz liest, wirst du ihn nicht finden. Wer die Bibel nicht mit Blick auf das vollbrachte Werk des Kreuzes liest, wird nie den Sinn des Alten Testaments verstehen. Ich suche die Sünden der Vorfahren heim. Deine Vorfahren haben gesündigt, auf dir liegt ein Fluch, suche dir jemanden, der dich befreien kann. Oh nein! Warum sind die Leute geistlich unreif? Der geistlich Unreife denkt immer noch, dass eine andere Person die Lösung für sein Problem ist. Da geht man hin, da zahlt man vielleicht sogar noch dafür, doch es hilft nichts. Ich erlebe, wenn Menschen wirklich schreien nach der Weisheit Gottes, wird ihr Leben so verändert. Die vielen Zeugnisse, unglaubliche Geschichten erzählen mir davon. Die Leben verändern sich, die Menschen werden geheilt und bringen Frucht, Familien werden wiederhergestellt. Warum? Weil Christus, der Gekreuzigte, ihre Weisheit wurde. Sie suchen nirgendwo anders mehr Weisheit. Vers 7. Es ist Gottes geheimer Plan, uns in Herrlichkeit zu bringen. Was ist Gottes Herrlichkeit? Seine Güte. Gott bringt uns also im neuen Bund in seine Güte hinein. Wir haben so falsche Auffassungen von Gott. Du wirst Gottes Güte nicht außerhalb dessen finden, was am Kreuz geschehen ist. Eine Frau aus Südamerika fragte mich im Mentoring bezüglich Covid und warum daran so viele Menschen gestorben sind. Wenn wir die Güte Gottes erfasst hätten, die sich im neuen Bund offenbart, würden wir diese Frage nicht mehr stellen. Wir würden das so nicht mehr denken. Ist Gott gut, weil er Covid zugelassen hat? Das ist keiner Frage mehr wert. Wir schauen auf das Kreuz und erkennen seine Güte dort. Die Weisheit Gottes wird vor den unreifen Leuten verborgen. Wenn ihr euch auf andere Menschen oder Institutionen stützt, werdet ihr nie die Weisheit Gottes erkennen. Wenn ihr auf das Kreuz schaut und sagt, das ist es, das ist mein Gott, dann habt ihr Weisheit. Wenn wir in jeder Situation unseren Blick nur auf Gott richten, auf den gekreuzigten Jesus, dann werden wir anders damit umgehen. Ich werde nie damit aufhören, das Kreuz und das, was dort geschehen ist, zu predigen. Hört mir zu. Gott ist so leidenschaftlich darauf aus, euch durch das Kreuz zu begegnen. Das ist seine Weisheit. Wenn du zum himmlischen Vater gehen und sein Herz mitten durchschneiden könntest, was würdest du darin finden? Du würdest zwei Dinge sehen. Jesus und sein vollbrachtes Werk und dich. Der Vater begegnet dir durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Wenn du Beziehung zu Gott suchst, wie auch immer, wenn du Gutes tust, wenn du fastest, durch Gebet, es wird dir nicht gelingen, Weisheit zu erlangen. Die Weisheit Gottes ist verborgen. Sie ist verborgen vor den Großen der Welt, vor den Schlauen. Es ist das Kreuz. Das Kreuz, das Kreuz. Es ist alles vollbracht. Es ist für alles bezahlt. Deshalb muss ich mich jeden Tag wieder auf den neuen Bund zurückbesinnen. Wenn ich meinen Blick weglenke von dem, was am Kreuz für mich vollbracht wurde, wenn ich auf das schaue, was ich tun muss, was von mir abhängt, auf die Herausforderungen, dann wird mein Herz unruhig und ängstlich. Wenn ich merke, dass mein Herz ängstlich wird, ziehe ich mich zurück. Ich gehe zum Vater und sage: Vater, ich bin bei dir, ich sehe deine Weisheit, ich sehe das Kreuz, ich tue Buße, dass ich mich auf anderes verlassen habe, ich richte meinen Blick wieder auf dich. Und dann geschieht Jesaja 26,3. Er, der in perfektem Frieden bleibt, in Frieden, im Sieg, in Gesundheit und Wohlergehen, der setzt seine Vorstellung und sein Denken ganz auf Gott. Bete. Ich will nichts von anderen Menschen erwarten, sondern 100% von dir, Vater. Du tatest dieses perfekte Werk am Kreuz. Du willst dich jeden Tag mit mir verbinden, durch dieses vollbrachte Werk am Kreuz. Heiliger Geist, bitte leite mich in diesen dauerhaften Zustand. Hier bin ich, Herr. Mit so einem Gebet beginnst du den Tag. Was ist die Folge? Schlechte Nachrichten, eine dumme Begebenheit. Doch du bist sicher. Du kannst sagen: Gott, du hast dich durch diese Situation nicht verändert. Danke, Jesus, es hat nichts mit dir zu tun. Ich blicke auf das, was du am Kreuz getan hast. Danke.